alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, es freut mich, dass manche Geschwister sich entschlossen haben, ihre Religion richtig zu lernen, damit sie nicht zu den Unwissenden gehören, die nicht wissen, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, sondern es gibt in der Tat Geschwister in so einem Land, wo die Versuchungen so viele sind und sie jetzt tausend Dinge, andere Dinge machen könnten, die zwar das Herz verderben, aber die für die Menschen auf dem ersten Blick als etwas Schönes aussehen. Trotzdem gibt es Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala, deren Herzen Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat, so dass sie sich mit ihm subhanahu wa ta'ala beschäftigen und sie begehren nur das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala dabei. Und seid euch sicher, all diese Anstrengungen, die ihr vornimmt, um die Religion Allah subhanahu wa ta'ala zu lernen, wird euch weiter festigen in der Religion. Zum Schluss geht es nur darum, liebe Geschwister, ob wir mit einem Iman sterben, mit einem Glauben, der Allah subhanahu wa ta'ala gefällt, oder wir sterben als etwas anderes, als Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, derjenige, der uns im Buch gesagt hat, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ Nein, Muslimun. Und sterbt nicht anders, denn als Muslime, und dass du als Muslim stirbst, ist die beste Gnade für dich, denn das ist die Eintrittskarte in das Paradies. Möge Allah azza wa jal uns alle gemeinsam in sein großartiges Paradies eingehen lassen. Liebe Geschwister, wir machen in der Tat momentan eine sehr, sehr wichtige Unterrichtsreihe, und zwar über das Themengebiet Al-Aqida, wie ein Muslim seine Religion richtig verinnerlicht, im Herzen ohne Zweifel daran zu haben, das ist das wirkliche Wissen, so dass ein Muslim sicher ist in seiner Anbetung. Er zweifelt nicht an bestimmte Dinge, wo manch andere sehr, sehr viel und sehr, sehr oft daran zweifeln, weil er seine Religion richtig gelernt hat. Hi, liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala weitermachen mit unserer Unterrichtsreihe, und zwar werden wir über Allah Azza wa Jal natürlich in den nächsten kommenden Sitzungen reden, und das ist das beste Wissen, was wir uns aneignen können. Und heute reden wir darüber, wo ist Allah Azza wa Jal der Allmächtige? Wir haben uns darauf geeinigt, niemand darf etwas über Allah Azza wa Jal sagen ohne Wissen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und Überlieferung ist im Sahih, bei Bukhari und bei Imam Muslim. Er sagte, man kadaba alayya muta'ammidan. Was soll er machen? Derjenige, der absichtlich über mich lügt. Wer weiß, wer kennt diesen Hadith? Was soll dieser machen, wer absichtlich über mich lügt? Ahmed? Er soll seinen Platz im Feuer. Richtig. Er soll seinen Platz schon mal im Höllenfeuer einnehmen. Fatabawa maqadahu minan nar, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, der absichtlich über mich lügt, er soll schon mal seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Und diese Überlieferung wurde von über 270 Sahaba getätigt. Als ob Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen will, seht euch vor, was ihr über wen sagt, über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wenn wir unseren Platz schon mal im Höllenfeuer einnehmen sollen, wenn wir über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lügen, wie ist die Sache dann über Allah subhanahu wa ta'ala? Deswegen, liebe Geschwister, wir als Muslime sagen nichts außer mit Beweis aus Koran und Sunna und mit dem Verständnis der Sahaba radiallahu anhum, weil sie haben das Wissen direkt von wem genommen? Von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wisst, liebe Geschwister, und das sage ich euch im Guten, jeder, der auf dem Irrweg ist, der hasst diese Frage, wo ist Allah? Jeder, der auf dem Irrweg ist, er mag diese Frage nicht. Diese Frage löst bei ihm ein Vulkan im Herzen aus. Subhanallah al-Azim. Und mit dieser Frage kann man herausfinden, ob jemand zu der erretteten Gruppe von Ahlus Sunnah wal Jama'ah zählt oder nicht, liebe Geschwister. Mehr als 1000 Beweise zählen die Gelehrten aus Koran und Sunnah, dass Allah subhanahu wa ta'ala am allerhöchsten ist. Bedeutet, nichts ist über Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Dhahabi, rahimullah ta'ala, einer der großen Hadith-Gelehrten, er sagt, in seinem Werk Al-Alu lil-Ali al-Ghaffar. Es ist ein Buch, das er, Al-Dhahabi rahimullah ta'ala, geschrieben hat. Es gibt ein Ijma', ein Konsens aller Gelehrten, dass Allah subhanahu wa ta'ala am allerhöchsten ist, liebe Geschwister. Bedeutet, nichts ist über Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, der Allmächtige, sagt im Koran, in Surah Al-Hadid, in der Ayah 4, هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Er ist es, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschaffen hat und sich danach hierauf über den Thron majestätisch erhoben hat. Das Wort Al-Istiwa, liebe Geschwister, ist im Arabischen verwurzelt. Das bedeutet, das ist ein arabisches Wort, denn wir wissen, der gesamte Koran ist in welcher Sprache herabgesandt worden? In der sagt man, ist doch klar, dass das arabisch ist. Einer war einmal in der Talkshow, der hat gesagt, also die türkische Sprache im Koran kann ja nicht jeder verstehen. Also subhanallah al-azim, es gibt Leute, die wissen nicht einmal, dass der Koran in arabischer Sprache herabgesandt worden ist. Das muss jeder verstehen. Und du darfst auch den Koran nur in dieser Sprache rezitieren. Wir haben gehört von Leuten, wenn sie im Gebet stehen, dann lesen die Fatiha auf Englisch oder auf Deutsch. Nein, liebe Geschwister, dieses darf nicht so gemacht werden. Der Koran ist in deutlicher arabischer Sprache herabgesandt worden und auch als solches muss er rezitiert werden. Tayyib. Allah Azza wa Jal ist es, der die Himmel und die Erden in 6 Tagen erschaffen hat. Und hierauf hat er sich über den Thron erhoben. Es gibt Leute in der heutigen Zeit, die sagen, Al-Istiwa bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und zähle, wie viel du zählen willst. Es gibt Leute, die denken, dass sie sehr gut in der arabischen Sprache sind. Erstmal sagen wir als Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer hat am besten die arabische Sprache verstanden? Na, wer? Wer hat am besten die arabische Sprache verstanden? Bilal. Der Prophet und die Sahaba. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba radiallahu anhu. Sah? Können wir uns alle darauf einigen? Tayyib. Wenn heutzutage auch der größte Sprachwissenschaftler zu uns kommen würde und er würde uns sagen, dieses Wort bedeutet so, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat etwas anderes dazu gesagt. Von wem nehmen wir? Wenn der größte Sprachwissenschaftler von den Gelehrten heute kommt und uns sagt, dieses Wort bedeutet so und so, aber einer von den Sahaba radiallahu anhum hat uns etwas anderes gesagt, von wem nehmen wir? Na, von dem Sahabi radiallahu anhu wa arda. Weil wir wissen ganz genau, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der am besten in der arabischen Sprache war, er hat doch den Sahaba radiallahu anhum die Sprache beigebracht, liebe Geschwister. Und Al-Istiwa hier, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich majestätisch über seinen Thron erhoben. Woher können wir sagen, dass dieses Wort auch diese Bedeutung hat? Es heißt in einer Überlieferung, die Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala als sahih gezeichnet hat und ebenfalls Al-Dhahabi rahmatullah alayh und diese Überlieferung, wie Al-Dhahabi sagt, hat laha turuq. Sie hat viele Überlieferungswege. Dort sagte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, Al-Arshu fawqa al-Ma. Was bedeutet Al-Arshu fawqa al-Ma? Na? Der Thron über dem Wasser. Der Thron ist über dem Wasser. Wallahu fawqa al-Arsh. Und Allah ist über dem Thron. Nochmal. Al-Arshu fawqa al-Ma. Wallahu fawqa al-Arsh. La yakhfa alayhi shay'un min a'malikum. Und Allah subhanahu wa ta'ala entgeht nichts von euren Taten. Welche Informationen haben wir in dieser Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud? Erstmal, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Thron. Subhanahu wa ta'ala. Wer hat das gesagt erstmal? Na? Abdullah ibn Mas'ud. Tayyib. Frage. Haben die Sahaba über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelogen? Antwort. Waren sie treu gegenüber der Religion? Antwort. Okay. Ein Sahabi, er könnte einen Fehler machen, gar keine Frage. Darüber sind wir uns alle einig. Und es gab Sahaba, die auch Fehler gemacht haben. Denn nur Masum ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber haben Sahaba über das verborgene Wissen gesprochen? Einfach so, Antwort? Naam, Hassan? Nein. Definitiv nicht. definitiv nicht wisse, kein Sahabi, auch wenn er im Leben Fehler gemacht hat. Es kann auch sein, dass ein Sahabi Zina gemacht hat. Oder anderes, aber kein Sahabi hat über verborgenes Wissen gesprochen. Frage, Allah und der Thron und diese ganzen Dinge, ist das verborgenes Wissen? Antwort, natürlich. Sehen wir das? Natürlich nicht. Ich meine, wenn du hochguckst, siehst du jetzt den Thron und so? Natürlich nicht. Das heißt, dass diese Sachen gehören zum verborgenen Wissen. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, er sagt uns hier, der Thron befindet sich über dem Wasser. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Thron. Lass uns das richtig verstehen, liebe Geschwister. Wenn wir sagen, Abdullah ibn Mas'ud sagt dieses, dann aus eigenem Gelüst heraus, sagt Abdullah ibn Mas'ud dieses, ohne dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das ihm beigebracht hat? Antwort, na, niemals. Weil wir haben gesagt, das gehört zum verborgenen Wissen. Deswegen sagen die Gelehrten, diese Überlieferung hat den Sinn von Marfu' erhoben. Zu wem? Zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil niemals ein Sahabi dieses sagen würde. Niemals würde ein Sahabi dieses tätigen an Aussage, außer, dass er es vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam gelernt hat, liebe Geschwister. Und deswegen ist dieses so wichtig, dass der Muslim Grundregeln in der Religion versteht. Warum? Weil es gibt Leute heute, der sagt dir, ja, schau mal, der Gelehrte sagt so und der Gelehrte sagt so und der Gelehrte sagt so. Wir sagen ihnen, schau mal, wir machen dir die Sache einfach. Das meiste Wissen über Allah hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat dieses Wissen den Sahaba radiallahu anhum beigebracht. Okay. Wenn jetzt Abdullah ibn Mas'ud uns sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist, wer hat eine höhere Aussage von den Sahaba radiallahu anhum in diesem Fall? Wer? Gibt es jemanden, der Abdullah ibn Mas'ud widersprochen hat von den Sahaba radiallahu anhum, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Thron ist? Antwort, nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Er hat sich über seinen Thron erhoben, und zwar auf majestätische Art und Weise. Erstmal hier wird falsch übersetzt, auch in Büchern. In manchen Koranübersetzungen findet man, dass manche, die sich versucht haben anzustrengen, aber trotzdem hier falsch übersetzt haben, man sieht oder liest, dass sie schreiben, Allah sitzt auf dem Thron. Diese Übersetzung ist katastrophal, liebe Geschwister. Weil wir hier eine falsche Aqida bekommen würden über diese Übersetzung. Warum? Weil wenn wir sagen, Allah sitzt auf dem Thron, dann haben wir Allah abhängig gemacht von was? Von einem? Von einem? Allgemein von einem Geschöpf. Ist Allah abhängig von einem Geschöpf? Antwort nein. Deswegen, dass du alleine sagst, Allah sitzt auf dem Thron, heißt, dass in deiner Aqida etwas falsch ist. Weil du hier Allah subhanahu wa ta'ala eine Abhängigkeit zu seinem Geschöpf. Und braucht Allah irgendetwas? Allah braucht gar nichts. Deswegen sagen wir der Name As-Samad. Was bedeutet Allahu Samad? Wer sagt mir, was bedeutet der Name Allahu Samad? Ahmed? Der ist unabhängig. Ja, was, wie können wir das beschreiben? Wie können wir das beschreiben, Hassan? Der von der Schöpfung unabhängig ist. Und für die Schöpfung abhängt, also und die Schöpfung von ihm abhängig ist. Ja, du meinst das Richtige. Alles ist abhängig von Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala braucht aber nichts von all dem. Das ist As-Samad. Wenn wir aber sagen, Allah sitzt auf dem Thron, möge Allah uns bewahren. Und hier kommt das Problem, schaut mal. Weil manche Leute diese Grundregeln angewendet haben, die wir gelernt haben? Antwort nein. Sie haben sofort verglichen, dann haben sie gesagt, ja, wozu denn ein Thron? Wozu braucht Allah einen Thron, wenn er nicht darauf sitzt? Was hat er hier in diesem Falle gemacht, diese Person? Was war sein grundlegender Fehler? Na? Er hat verglichen mit wem? Mit der Schöpfung. Mit der Schöpfung. Tayyib. Braucht ein Mann eine Frau? Antwort. Ich sehe, ihr seid sehr zurückhaltend. Also, wer nicht verheiratet ist, sagt in der Regel ja. Und wer schon verheiratet ist, sagt auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Ein Mann braucht eine Frau. Allgemein. Braucht Allah eine Frau? A'udhu billah. Die Menschen lieben es, Kinder zu haben. Braucht Allah Kinder? Antwort nein. Ein Mensch muss essen, muss Allah essen? Ein Mensch muss schlafen, muss Allah schlafen? Nein, weil wir niemals vergleichen mit der Schöpfung. Subhanallah al-Azim, stellt euch vor, Allah hätte diese Schwäche oder diese Menge. Wäre er dann ein Gott? Natürlich nicht. Aber Allah Azza wa Jal braucht nichts und niemand. Aber alles braucht ihm, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er unser Herr. Genau deswegen ist er unser Herr, liebe Geschwister. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinem Thron. Und er sitzt nicht auf dem Thron. Und das ist der Fehler, den die Leute gemacht haben. Sie haben gesagt, ja, wenn Allah einen Thron hat, dann wozu hat er einen Thron? Er muss doch auch darauf sitzen. Antwort, nein. Antwort, nein. Hier haben wir Allah subhanahu wa ta'ala etwas zugeschrieben. Auch die Fragestellung, wir wissen, jede Nacht kommt Allah subhanahu wa ta'ala zum ersten Himmel herunter. Richtig? Und er sagt, wer von meinen Dienern bittet mich um etwas, dass ich es ihm erfüllen kann. Tayyib. Das ist eine wunderschöne Überlieferung. Eine Frage, wie kommt Allah subhanahu wa ta'ala runter? Kennen wir die Antwort? Wir kennen sie nicht. Was passiert, wenn wir uns selber einbilden, wie ein Mensch herunterkommt? Dann werden wir hier wieder was? Vergleichen. Und das ist der Fehler. Wenn du diese Fehler nicht machst, dann hast du keine Versuchung in deinem Kopf. Allah ist über den Thron. Wie ist er auf der Leiter? Möge Allah uns bewahren. Das ist unser Verständnis. Aber das Verständnis von uns ist nicht das, was Allah Azza wa Jal uns über sich berichtet hat, liebe Geschwister. Deswegen darf ein Muslim niemals vergleichen. Ein Muslim darf niemals zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala vergleichen. Und das ist die Ayah, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das ist der Beweis, dass wir nichts vergleichen dürfen. Laysa kamithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn Allah uns etwas bestätigt im Koran, dann glauben wir daran. Ohne aber zu vergleichen. Ohne aber das zu verneinen, obwohl Allah sagt, er hat das. Ohne aber umzuinterpretieren, dieses Wort könnte eine andere Bedeutung haben. Woher hast du das? Woher? Ohne zu sagen, nein, das lehne ich ab. Wenn du diese Grundregel beibehältst und es sind immer dieselben und dass du nicht nach dem Wie fragst, dann hast du keine Versuchung in deinem Kopf. Aber alle anderen haben deswegen die Versuchung im Kopf, weil sie selber mit ihrem eigenen Gehirn was denken. Sie wollen eine Sache ergründen, die wir verstehen oder nicht? Wir verstehen sie nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles gesagt. Antwort? Nein. Allah hat uns das gesagt, was wir auch verstehen können. Alles andere, wir vermögen dieses nicht zu verstehen. Und Allah weiß am besten, was er erschaffen hat. Und das, was er erschaffen hat, Allah weiß, ob er dieses oder jenes versteht, liebe Geschwister. Also halten wir fest, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich über seinen Thron erhoben. Dass man sagt, Allah sitzt auf dem Thron, ist falsch. Und es gibt Lügner, und ich nenne sie so, und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Sie sagen, die Leute von den Salaf sagen, dass Allah sich auf dem Thron gesetzt hat. Wallahi, das ist eine Lüge durch und durch. Bei Allah, dem Herrn der Kaaba. Leider. Sie sagen das so. Sie behaupten das über Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimullah ta'ala, einer der Großgelehrten aus Saudi-Arabien. Er ist verstorben. Möge Allah azza wa jal mit ihm barmherzig sein. Wallahi, er hat das nicht gesagt, liebe Geschwister. Aber warum behauptet man das über ihn? Um zu zeigen, diese Leute, die denken, Allah ist wie ein Mensch. Die wollen uns praktisch nur den Charakter geben, dass wir das Verständnis haben von wem? Von wem haben wir das Verständnis? Dass wir sagen, Allah ist wie sein Geschöpf praktisch. Und das hat er niemals gesagt und das ist eine Verteidigung. Und er braucht nicht verteidigt zu werden, denn er war einer der großen Gelehrten. Aber ich habe diese Verteidigung für diesen großartigen Gelehrten hier genommen, liebe Geschwister. Und manche Leute übersetzen das, indem sie sagen, Allah hat den Thron eingenommen. Eingenommen ist ebenfalls katastrophal und fatal. Warum? Weil wenn wir sagen, Allah Azza wa Jal hat den Thron eingenommen, dann bedeutet das, der Thron hat vorher wem gehört? Jemand? Anderem. Das heißt, jemand hatte den Thron, dann hat Allah ihn eingenommen von dieser Person, weil er vielleicht vorher Allah besiegt hat. Möge Allah uns bewahren. Seht ihr, wie katastrophal diese Übersetzungen sind? Die sind in Büchern vorzufinden. Aber ein Muslim, wenn er gefragt wird, was heißt Thumma stawa ala al-arsh, er hat sich danach, wie übersetzen wir das? Er hat sich, Hassan? Über den Thron erhoben. Er hat sich majestätisch über seinen Thron erhoben. Wie? Allahu ala. Vergleichen? Niemals. Weder Allah mit seiner Schöpfung, noch seine Schöpfung mit Allah. eine andere Interpretation finden? Niemals. Und deswegen, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa arda, er hat uns das so erklärt, weil der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ihm das so erklärt hat, Wallahu fawq al-arsh. Allah ist über dem Thron, liebe Geschwister. Natürlich, es gibt über 1000 Beweise, was wir gesagt haben. Aber auch Al-Fitra selber, deine natürliche Veranlagung, dein Verstand, sagen dir nichts anderes. Wenn wir fragen, welches ist das größte Geschöpf auf dieser Welt, im Universum? Welches? Welches ist das größte, gewaltigste Geschöpf? Nein. Al-Arsch. Al-Arsch. Alhamdulillah hat keiner Dinosaurier gesagt. Tyrannosaurus Rex und Max. Was weiß ich. Al-Arsch. Der Thron ist das gewaltigste Geschöpf. Was bedeutet das? Wenn wir sagen, und das ist natürlich, was die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Buruj, Dhul Arsh Al-Majid. Okay? Das bedeutet, der Herr des ruhmvollen Thrones, Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, sagt über diese Ayah, und das ist eine Bestätigung von vielen großen Gelehrten, von Al-Qurtubi, von Imam Ibn Al-Qayyim und anderen, er sagt, Dhul Arsh, der Besitzer des Thrones, Ay Sahibul Arsh Al-Azim. Er ist der Besitzer des Thrones, des gewaltigen Thrones. Sahibul Arsh al-Azim bedeutet der Besitzer des gewaltigen Thrones. Ala jami'il khala'iq, über alle Geschöpfe. Und Al-Majid bedeutet Al-Azim al-Muta'al. Das bedeutet das, was am höchsten ist, liebe Geschwister. Bedeutet, der Thron ist das gewaltigste Geschöpf. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Allah über dem Thron oder unter dem Thron. Gibt es noch eine weitere Möglichkeit? Nein. Wenn wir sagen, der Thron ist das gewaltigste Geschöpf und Allah wäre unter dem Thron, gepriesen sei Allah, was sie über ihn sagen, dann würde es bedeuten, Allah ist gewaltiger als der Thron oder nicht? Eine Antwort? Ja oder nein? Nein. Nein. Also, was sagen wir über Leute? Und das sagen leider 95% der Muslime, weil sie leider ihre Religion nicht gelernt haben. Allah ist überall. Möge Allah uns bewahren. Diese Aussage ist Kufr. Diese Aussage ist Unglaube. Wenn wir sagen, Allah, wir haben doch gerade gesagt, der Arsch, der Thron ist das gewaltigste Geschöpf. Entweder ist Allah über dem Thron, weil er natürlich auch gewaltiger ist als das Geschöpf. Oder Allah ist unter dem Thron, gepriesen sei er. Wenn er unter dem Thron ist, wer ist gewaltiger? Der Thron. Können wir sagen, der Thron ist gewaltiger als Allah? Was ist diese Aussage? Kufr. Deswegen, liebe Geschwister, schaut mal, wie leicht man sich in Gefilde begibt, weil man kein Wissen hat in dieser Thematik. Allah Azza wa Jal ist natürlich über dem Thron, weil er gewaltiger ist. Und Allah Azza wa Jal hat den Thron erschaffen. Es gibt Leute, die dann in diesem Zusammenhang sagen, ja, der Thron ist nicht richtig Thron. Das meint nicht Thron in diesem Sinne. Wie verstehen Sie dann die Ayah? وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Und an diesem Tag tragen, bedeutet am Tage der Auferstehung, tragen wie viele gewaltige Engel den Thron? Wenn der Thron nur so komisch, lalalala, wie tragen sie ihn? An diesem Tag tragen ihn 8 gewaltige Engel diesen Thron, liebe Geschwister. Das bedeutet natürlich, der Thron ist existent. Und der Thron ist auch als Thron zu verstehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist über diesem Thron. Du hast Leute von den Leuten der Erneuerung, die nicht auf dem richtigen Weg sind, die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist weder oben, noch ist Allah subhanahu wa ta'ala unten, noch ist Allah subhanahu wa ta'ala rechts, noch ist Allah subhanahu wa ta'ala links, noch ist Allah subhanahu wa ta'ala vorne, noch ist Allah subhanahu wa ta'ala hinten. طيب. Wenn sie alles verneint haben, bedeutet es, existiert Allah für sie? Antwort ja oder nein? Nein. Allah existiert nicht für sie. A'udhu billah. Okay, Allah ist nicht unten, das wissen wir. Allah ist nicht rechts, das wissen wir. Allah ist nicht links, das wissen wir. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht vorne und nicht hinten, das wissen wir, liebe Geschwister. Aber hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt, wo er ist? Allah azza wa jal sagt uns im Koran, in Surah An-Nahl in der Ayah 50, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ. Und sie fürchten Allah, der über ihnen ist. Wo ist Allah subhanahu wa ta'ala? يَخَافُونَ ربهم من فوقهم. Sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala, der über ihnen ist, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Hat Allah uns nicht gesagt, wo er ist? Doch. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ bedeutet, sie, die Diener, fürchten ihren Herrn, der über sie ist. Das bedeutet, er ist klar, subhanahu wa ta'ala hat uns beschrieben, er ist über der Schöpfung. Und es heißt in einer Überlieferung bei Imam Muslim und An-Nasa'i, liebe Geschwister, dass Muawiyah ibn al-Hakam, er hatte eine Sklavin gehabt. Und diese Sklavin hat eines Tages ein Schaf veruntreut. Das bedeutet, ein Schaf ist ihr davon gerannt. Daraufhin hat Muawiyah ihr eine Backpfeife gegeben. Und er hat danach ein schlechtes Gewissen gehabt und ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen, um zu erfahren, ob das richtig war, was er getan hat oder nicht. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bring sie her. Dann hat Muawiyah die Sklavin gebracht. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu dieser Sklavin, ein Allah. Wo ist Allah? Frage klar oder nicht? Braucht man dafür eine Interpretation? Nein. Wo ist Allah? Ha. Sie sagte, Fissama. Allah subhanahu wa ta'ala, Fissama bedeutet auf Arabisch über dem Himmel. Über dem Himmel, Fissama, es gibt nicht im Himmel. Nein, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist natürlich über seinen Geschöpfen, wie wir gelernt haben. Das ist nur, im Arabischen heißt es Fissama, aber es bedeutet über dem Himmel. Weil du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, Wasiru fil ard. Und reist auf der Erde umher. In der Erde? Natürlich nicht. Das heißt auf der Erde. Fissama bedeutet über dem Himmel. Er sagte, sie sagte, Fissama, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel. Dann sagte er zu ihr, Man ana, wer bin ich? Dann sagte sie, Anta Rasulullah. Du bist der Gesandte Allahs. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Muawiyah, er sagte zu ihm, Atiqha fa innaha mu'mina. Lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Und bitte fragt euch jetzt mal, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als erste Frage gestellt, wo ist Allah? Er hätte ja auch fragen können, glaubst du an Allah? Aber warum war die erste Frage, wo ist Allah? Na? Das ist ein Beweis für den Glauben. Na? Dass ein Muslim dieses weiß, das ist ein Beweis für seinen Glauben, liebe Geschwister. Dass du weißt, wo Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat diese Frage als erste Frage gestellt. Wo ist Allah? Dann sagte sie, über dem Himmel. Also, was wissen wir jetzt? Wo ist Allah subhanahu wa ta'ala? Was hat er gesagt? Über? Was hat sie gesagt? Über? Na? Über dem Himmel. Frage, hätte sie etwas Falsches gesagt? Hätte der Prophet s.a.w. das korrigieren müssen? Antwort? Das war seine Aufgabe. Natürlich, das war seine Aufgabe als Prophet, dass er das Richtige lässt, so wie es ist, und das, was falsch ist, dass er dieses korrigiert, liebe Geschwister. Deswegen wurde er als Gesandter geschickt. Aber er hat das bestätigt, was diese Frau gesagt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Himmel ist, und damit sagen wir, und das ist ein authentischer Hadith. Und schaut mal die kranken Herzen, die haben versucht dann zu sagen, diese Überlieferung ist daif. Ja, im Sahih Muslim ist daif. Aber wisst ihr, warum man das macht, dass man sagt, diese Überlieferung ist schwach? Weil man hier einen K.O.-Schlag hat. Diese Überlieferung ist für sie was? Ein K.O.-Schlag. Dass sie, die Sklavin, direkt sagte, Allah ist über dem Himmel. Das ist ein K.O.-Schlag. Weil hier hat sie genau gesagt, Allah ist dort. Allah subhanahu wa ta'ala ist über. Über dem Himmel, liebe Geschwister. Und das ist das, was sie nicht akzeptieren. Deswegen sagen sie, weder ist Allah, wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht unten. Allah ist nicht rechts, nicht links. Nicht vorne, nicht hinten. Aber wo ist Allah? Was bestätigt Koran und Sunnah? Na'am? Oben. Ist das alles an Beweisen? Wir haben gesagt, wie viele Beweise gibt es, die bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seiner Schöpfung ist? Rashid? Nein, es sind 1000. Über 1000 Beweise. Über 1000, ja? Allahu alam, wie viele es genau gibt. Manche reden sogar von 3000 Beweisen. Aber über 1000 Beweise haben die Gelehrten ganz, ganz locker gezählt, liebe Geschwister. Eine andere Überlieferung. Abu Huraira, radiallahu anhu warda, er berichtete. Und Hadith ist bei Imam Bukhari und Muslim. Und ihr solltet wissen, Bukhari und Muslim sind die authentischsten Sahih-Bücher. Bedeutet, die Ummah, gesamte Ummah, die muslimischen Gelehrten haben darin übereingestimmt, dass Bukhari und Muslim alles authentisch oder nicht authentisch ist? Na? Authentisch. alles authentisch ist. Diese ganzen Überlieferungen sind authentisch bei Bukhari und Muslim überliefert. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. Er sagte, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung erschaffen hat, schrieb er in seinem Buch nieder und dieses befindet sich bei ihm über dem Thron. Dieses befindet sich bei ihm über dem Thron, wahrlich meine Barmherzigkeit überwiegt mein Zorn. Und das werden diejenigen bekommen am Tage der Auferstehung, möge Allah uns zu ihnen gehören lassen, die auch Sünden gemacht haben, aber Allah subhanahu wa ta'ala, weil er weiß, die haben bereut und versucht, das Gute zu machen, so wird er zu diesen Leuten barmherzig sein. Und zu dem anderen wird Allah subhanahu wa ta'ala nichts anderes sein als zornig. Er wird sie bestrafen und an diesem Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala so zornig sein, wie er es nie vorher gewesen ist. Deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung erschaffen hat, schrieb er in seinem Buch nieder und dieses befindet sich bei ihm über dem Thron. Yani. Was möchten die Leute, die daran nicht glauben, liebe Geschwister? Das sind authentische Überlieferungen. Wir haben Ayat genannt, wir haben Überlieferungen genannt, wir haben gesagt, es gibt von allen Gelehrten was? Ein Ijma', dass die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allerhöchste und das ist ein klares Verständnis für die Leute von Ahlus Sunnah wal Jama'a, dass sie fest daran glauben, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Thron, liebe Geschwister. Wer das nicht bestätigt, derjenige, der sagt, nein, Allah subhanahu wa ta'ala ist überall. Und es gibt Leute, weil sie manche Ayat aus dem Koran missverstanden haben, liebe Geschwister. Ha? Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Wo auch immer ihr euch hinwendet, so findet ihr was vor das Gesicht Allahs. Okay. Es gibt Ayat im Koran, die sind was? Mehrdeutig oder eindeutig? Nein, mehrdeutig. Was macht der Muslim, wenn er eine mehrdeutige Ayat hat? Er nimmt eine, nein? Er nimmt eine eindeutige Ayat. Richtig? Natürlich. Weil es gibt manche Ayat, man könnte sie so und so verstehen und die Leute von Ahlul Bid'ah, von der Erneuerung, sie nehmen genau diese Ayat, um das Übel, was in ihrem Herzen ist, die Krankheit, die in ihrem Herzen ist, zu begründen. Aber wir haben doch eindeutige Ayat und das ist, was Allah uns sagt. Im Koran findet ihr eindeutige und mehrdeutige Ayat vor. Was diejenigen betrifft, die Krankheit in ihrem Herzen haben. Wer sagt das? Allah. Hä? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ. Und was diejenigen betrifft, die Krankheit in ihren Herzen haben, so nehmen sie das, was eindeutig oder mehrdeutig ist. Na? Was mehrdeutig ist. Aber der Muslim, der Gläubige, der diese Krankheit nicht im Herzen hat, der nimmt eine eindeutige Ayah, liebe Geschwister. Tayyip, wer kann mir sagen, wo gibt es eine mehrdeutige und eine eindeutige Ayah? Zum Beispiel. Na? Sinngemäß, dass der Prophet, also der Allah ihm befohlen hat, dem Propheten seine Flügel zu senken. Ich weiß jetzt nicht genau, aber dass er dem Gläubigen seine Flügel... Na. Hm? Na. Ich weiß jetzt nicht den Rest. Na, es gibt deutliche Sachen. Na. Ich glaube, was man da sagt, Ushribu fi qulubihim Lajj. Lajj al-Aywa. Na. Das ist, glaube ich, eine mehrdeutige Aywa. Na. Nee, das hat mit dem Wort zu tun. Na. Allah sagt, inna alladhina hadu wa nasara wa sabirin. Sehr gut. Sehr gut. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das in Surah al-Baqarah, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا Wahrlich diejenigen, die glauben. وَالَّذِينَ هَادُوا Und die Juden. وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى Und die Christen. وَالصَّابِئِينَ Und die Sabäer. مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Wer auch immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so braucht er nicht traurig und nicht ängstlich zu sein. Warum? Diese Leute sind Paradiesbewohner. Jetzt gab es Leute, und komischerweise die, die unsere Religion normalerweise angreifen, die nichts vom Koran nehmen, sie sagen doch, ihr wisst schon, wen ich meine, die sagen doch, doch, Juden und Christen kommen in das Paradies, das steht doch im Koran. Dann sagen wir ihnen, ja, diese Ayah betrifft wen? Die Juden und Christen heute oder von Musa die Anhänger und von Jesus die Anhänger? Von wem? von Musa und Jesus, die Anhänger, weil sie haben ihnen gefolgt, ihren Propheten, und weil sie ihnen gefolgt sind, und damals waren diese Propheten, sie mussten befolgt werden. Deswegen werden sie in das Paradies kommen. Dann sagen sie, wieso erklärst du das so? Dann sagen wir, Allah sagt doch im Koran, inna dina indallah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Ist das eine eindeutige Ayah? Natürlich. Und noch eine eindeutige Ayah. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْلَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ. Und derjenige, der eine andere Religion als die Religion des Islam erstrebt, so wird sie nicht von ihm angenommen. Da heißt es, die Ayah heißt so, wie sie das verstanden haben? Natürlich nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt sogar noch deutlicher über die Yahud und die Nasara, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Sie sagen, die Juden und Christen, niemand wird das Paradies betreten, außer er ist ein Jude oder ein Christ. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt Allah azza wa jal? Na? Vorher noch? Das sind ihre Wunschvorstellungen. Das sind ihre, die hätten es gerne, dass nur Juden und Christen in das Paradies kommen. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala beendet, spricht, gibt euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Gibt euren Beweis, wenn ihr, das heißt, ihr behauptet so eine gewaltige Sache. Dann gibt euren Beweis. Ja, von anderer Seite sagen die Juden, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Die Juden und Christen sagen, uns wird das Höllenfeuer nur ein paar Tage erfassen. So und so. Wir werden nur ein paar gezählte Tage im Höllenfeuer bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala antwortet ihnen. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا. Habt ihr bei Allah etwa einen Vertrag? فَلَيُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا. Allah wird seinen Vertrag nicht brechen. Wenn ihr so einen Vertrag mit Allah habt, Allah wird seinen Vertrag, was? Nicht brechen. Das bedeutet, liebe Geschwister, diese Leute haben behauptet und behauptet. Aber es geht nicht darum, was du behauptest, sondern in dieser Eier könnte man denken, jetzt wahrlich diejenigen, die glauben, und die Juden und die Christen und dieser Bär, sie alle kommen in das Paradies. Sie brauchen nicht traurig und nicht, dann sagen wir nein. Sowieso Juden und Christen, das ist keine Religionsbezeichnung. Das bedeutet, sie sind Muslime. Die, die Moses gefolgt sind, sind was? Muslime. Moses selber hat dieses gesagt, dass er einer der Muslime ist. Jesus selber hat bestätigt, dass er ein Muslim war, liebe Geschwister. Das ist alles im Koran, wenn man lesen will und die Wahrheit haben möchte. Juden und Christentum sind keine Religionen. Ich weiß, wir sagen etwas, was die Leute erschüttert. Wir sagen, es gab nie eine andere Religion als die Religion des Islam. Und dieser Islam hat immer bedeutet Unterwerfung. Diejenigen, die sich Allah subhanahu wa ta'ala unterworfen haben in der Zeit von Moses alayhi salam, Musa, und sie haben ihm gefolgt, die waren was? Muslime. Und wer gucken will, wir haben das in Aqidah schon durchgemacht, da habe ich das ausführlich erklärt. Vielleicht ist das der vierte oder fünfte Aqidah-Unterricht. Ich habe dafür alle Beweise genannt, liebe Geschwister. Deswegen mache ich das an dieser Stelle nicht nochmal. Vierte oder fünfte Aqidah-Unterricht müsste das sein. Tayyib. Genauso die Juden. Die Juden sind eine, was für Bezeichnung, Religionsbezeichnung oder eine Stammesbezeichnung, Bunyamin? Stammesbezeichnung. Eine Stammesbezeichnung, weil sie gehören zu dem ältesten Stamm von Yahuda, dem Sohn von Ja'qub a.s. Er war der älteste Sohn von Ja'qub und die Nachfahren von ihm waren, heißen Yahuda. Das ist alles, das heißt aber nicht, dass sie eine was waren? Eine Religion. Okay, gab es bei den Muslimen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, gab es verschiedene Stämme? Gab es Ansar? Ja oder nein? Gab es Ansar? Es gab Ansar und Muhajirun und es gab andere. Tayyib, Frage, nennen wir sie Muslime oder nennen wir sie Ansar? Wie nennen wir sie? Muslime, aber sie waren doch von Stammesbezeichnung was? Ansar. Ist das ein Widerspruch, dass er zum Stamm von Ansar gehört, aber ein Muslim ist? Antwort, natürlich nicht. Deswegen jeder, der sich vor Allah subhanahu wa ta'ala unterwirft, das ist ein Muslim, liebe Geschwister. Deswegen solltet ihr diese Sache verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist über seinem Thron. Die Beweise sind klar. aus Koran und Sunna. Über 1000 Beweise zählen die Gelehrten. Und diese Sache gehört zum Iman, gehört zum Glauben, dass ein Muslim dieses genau versteht, liebe Geschwister. Natürlich kommen heutzutage Leute und der sagt dir, nein, das stimmt nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt Istiwa, ja, das wissen wir, dass man kann das lesen im Koran, aber das bedeutet so und so und so. Dann fragen wir ihn nur eine Frage. Hast du mehr Wissen als wen? Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil wer das gesagt hat, na? Die Salaf, Abdullah ibn Mas'ud. Und wir haben gesagt, die Gelehrten der Salaf, der Sahaba, haben sie über verborgenes Wissen gesprochen, wenn sie dieses nicht hatten? Antwort? Nein. Also, wer hat das meiste Wissen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er hat die Religion den Sahaba radiallahu anhum beigebracht. Dann brauchen wir auch nicht mehr mit solchen Aussagen zu kommen, das Wort hat 10 Bedeutungen, 15 Bedeutungen. Ja, Achi, wallahi, wenn du willst, schließ dich ein im Raum und schmeiß mit den Bedeutungen herum, wie du willst. Aber letztendlich kommt die Frucht heraus, Allah ist über seinem Thron. Wenn du deine Zeit verschwenden möchtest, das sage ich nicht, um mich lustig zu machen, aber man muss das doch einsehen. Ja, ein Sahabi erklärt uns ein Wort so. Dann kommt Abu'l-Bara und erklärt ein Wort so. Das ist lächerlich, oder? Wallahi, das ist lächerlich. Wenn wir verstehen, wer die arabische Sprache am besten verstanden hat, dann waren es unsere Salaf. Und niemals können wir die arabische Sprache besser verstehen als die Salaf. Das muss jedem klar sein, liebe Geschwister. Und ich wundere mich und ich lache schon fast. Da kommt ein Drogendealer heutzutage, der seit 2 Tagen anfängt zu beten. Und der gehört zu dieser Organisation Ahbash. Abends arbeitet er in der Disco, am Tage erklärt er den Leuten die Religion. Der sagt dir, ach, Astawa hat 15 Bedeutung. Schreib mal Istiwa, dann werden wir sehen, ob du überhaupt eine Bedeutung hast. Der kann das Wort nicht schreiben. Und das ist das Traurige, dass wir Leute heute haben, die wollen uns die Religion erklären. Und das ist nicht angemessen. Wir lernen die Religion von den Salaf. Warum sagen wir nehmen die Beweise aus Koran und Sunna mit Verständnis der Salaf? Weil sie das meiste Wissen über die Religion gehabt haben. Und ich hoffe, dass ich in einem kurzen... Natürlich, das war nicht sehr lang. Man kann über dieses Thema Unterrichte machen. Und die Gelehrten haben viel darüber geredet. Aber für uns ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir im Allgemeinen die Beweise kennen. Und der Verstand hat, der weiß, der Thron ist das größte und gewaltigste Geschöpf. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht gewaltiger ist als der Thron, dann ist Allah unter dem Thron. Gepriesen sei Allah. Aber wer sagen will, dass Allah gewaltiger ist als der Thron, der wird nichts anderes sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über was ist? Über den Thron und außerhalb seiner Schöpfung. Und wenn wir sagen außerhalb seiner Schöpfung, es gibt keinen Raum und keine Zeit. Es gibt Leute, die kommen heute immer, Allah existiert ohne was? Ohne was? Ohne Ort und ohne Platz. Ja, ein Ort ist Platz, meinen sie. Ohne Platz und ohne Zeit. Oder ohne Ort und ohne Zeit. Tayyip, haben wir jemals gesagt, diese Geschöpfe sind um Allah herum? Antwort? Niemals. Aber wer hat auch diese Wörter gesagt, dass Allah ohne Ort und Zeit, wer hat das gesagt? Das sind Wörter, die wurden nicht gesagt von den Salaf. Natürlich, das sind Geschöpfe. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wir haben jetzt genau genommen, liebe Geschwister, 10 Minuten für Fragen.